Mittagspause. Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Grüßt euch in der Mittagspause hier im Programm von Radio Blau in Leipzig am heutigen Dienstag, dem 26. Mai. Es ist um 12 und das Wetter bleibt leicht umwölkt, wie ihr es vor euch sehen könnt gerade, aber ein bisschen wärmer als gestern. Ja, was gibt es diese Woche sonst so in Leipzig? Am Donnerstag war die Ratsversammlung vom vergangenen Mittwoch in der Kongresshalle am Zoo um 14 Uhr nochmal fortgesetzt. Wir berichten dann am Freitag. Gestern haben auch die Freibäder in Leipzig wieder eröffnet, bei zurzeit noch nicht ganz geeigneten Temperaturen und mit natürlich auch den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Zum Beispiel nämlich die Gesamtzahl der Badegäste pro Bad richtet sich etwa nach der Formel ein Gast pro 15 Quadratmeter. Es wird also nicht gar zu eng und kuschelig dort in den Freibädern. Und im Kassenbereich und in den Sanitärräumen besteht Maskenpflicht, also die Maske einpacken. Alle weiteren Regeln unter leipzig.de, das Seite der Stadt Leipzig. Dann habe ich noch einen Blog entdeckt, nämlich das Leipzig Research Center Global Dynamics, abgekürzt Recent Globe, und das befasst sich mit den Rückwirkungen und Einwirkungen von Covid-19 auf unsere Einstellungen und Vorstellungen von Globalisierung. Näheres zu diesem Institut und zum Blog unter www.recentglobe.uni-leipzig.de. Da befinden sich Blogbeiträge dazu, zum Beispiel wie die aktuelle Pandemie die Globalisierung beeinflusst, wo da Verschwörungstheorien andocken können und wie auch zum Beispiel die Weltreligionen auf diese Pandemie reagieren. Ja, eine andere interessante Seite im Internet ist die Seite spektakel.blogsport.de. Das ist eine Seite, die eine Vortragsreihe begleitet in Weimar in der Galerie ACC, und die befasst sich jetzt am Donnerstag mit dem Malik Verlag, einem der wichtigsten Verlage der 20er Jahre, also eigentlich schon 1916, gegründet von Wieland Herzfelde, und die sich so ein bisschen um Dada, Avantgarde und kommunistische Literaturen bemüht hat und auch verdient gemacht hat. Auch die frühe sowjetische Literatur wurde da abgebildet, aber auch ja, sozialer Realismus aus den 20er Jahren in Deutschland. Franz Jung hat da veröffentlicht, George Gross und viele andere. Und wir hören jetzt gleich ein Gespräch und zum Vortrag mit Steffen Händel, der sich mit dem Malik Verlag beschäftigt. Und er ist auch am Donnerstag dann ab 20 Uhr live zu sehen im Internet unter, wie gesagt, spektakel.boxsport.de. Jetzt hören wir den Vortrag. In Weimar findet derzeit eine Veranstaltungsreihe statt, die den Titel Kunst, Spektakel und Revolution trägt. In diesem Jahr beschäftigt sich diese Veranstaltungsreihe mit radikaler Kunst und radikalen Linken in der Weimarer Republik. In diesem Rahmen wird am Donnerstag ein Vortrag über einen besonderen Verlag in der Weimarer Republik stattfinden. Ein Verlag, mit dem abenteuerliche Geschichten und ein weitläufiges Netzwerk verbunden sind. Die Proletarische Revolution, das Buch und der Malik Verlag ist der Titel des Vortrags. Referent ist Steffen Händel, Mitarbeiter im Germanistischen Institut der Uni Halle. Steffen Händel beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit der Geschichte des Malik Verlags. Das Interessante ist, dass das Leute waren, die nie einen Verlag gründen wollten. Also es sind jetzt keine Bibliophilen einerseits, und es gibt ja diese Verleger, meistens auch die kleineren, aber auch die schöneren Bücher rausbringen, die einfach Freude am Buch haben oder Liebe zum Buch und so. Und es gibt natürlich die großen, vielleicht in der folgenden Generation, die Verleger, die einen Verlag machen, weil man Geld damit verdienen kann. Ne? Weder das eine noch das andere waren die. Das waren politisierte Künstler, aber auch vielleicht, die waren teilweise viel zu jung, dass man sagen kann, die waren schon Künstler, die waren 18 oder 17. Wie die Herzfelde-Brüder, also das ist John Hartfield, der hat sich wie Georg Gross dann, auch das ist ein Zeichen, gleich, also noch während des Ersten Weltkrieges haben sie ihre Namen angliziert als quasi Stinkefinger an ihre hetzenden, feindbildwetternden Mitbürger. Also John Hartfield ist dann rausgeworden aus Helmut Herzfeld und Georg Groß dann George Cross. Ja, und die sind eigentlich aus dem politischen Grund zum Verlag gestolpert hier. Also die haben versucht, erst zu agitieren, die haben viel Plakate gemacht für Proteste, Novemberrevolution 1918 ist so ein Stichwort. Und dann die folgenden Monate, also der Kampf um eine Räterepublik, setzt man sowas durch. Aber auch der Versuch, dass die Leute nicht zurückfallen in die Denkweisen und also jetzt auch inhaltlich, ne? Also Hoheit ist gut, Ordnung ist gut, Militär ist super, Kapitalismus ist super. Haben die dann also fast eher so Schadensbegrenzung versucht und gesagt, also Militär ist doof, auch sowas wie regiert werden ist etwas, was wir eigentlich nicht wollen und so. Und dafür haben sie einfach politisch agitiert. Und infolge eines Verbots von vielen, vielen Zeitungen sind sie irgendwann zu der Notlösung gekommen. Der Name ist dann auch noch so eine Lüge, die kann man vielleicht auch, ist anekdotenreich, sind die quasi beim Verlag gelandet und haben sich dann spezialisiert auf politische Literatur, also Tendenzliteratur für ihre Sache. Haben aber das Politische nie aus dem Auge verloren, das existierte immer nebenbei. Und wenn nicht in dem Verlag, dann in den befreundeten anderen Berliner kommunistischen Verlagen, die es ja auch jetzt nicht en masse gab, aber schon eine respektable Anzahl. Wichtige Namen, die eng mit der Geschichte des Malik-Verlags verknüpft sind, wurden hier bereits genannt. John Hartfield, der Erfinder der Fotomontage, der die berühmten Buchumschläge des Malik-Verlags entwarf. George Gross, der durch den Malik-Verlag überhaupt erst einem breiteren Publikum bekannt wurde, Zeichner provokanter Karikaturen, in denen die Konflikte der Weimarer Republik auf die Spitze getrieben waren. Und letztendlich Wieland Herzfelde als treibende Kraft hinter dem Verlag. Hervorgegangen aus einer gegen den Ersten Weltkrieg gerichteten Literaturzeitschrift, widmete sich der Malik-Verlag nach dem Krieg zunächst verschiedenen Zeitschriften, die dem Dadaismus nahestanden und den fortlebenden Untertanengeist in der Weimarer Republik geißelten. Später wurde der Verlag zu einer Plattform heute namhafter Autoren. Georg Lukács, Alfred Döblin, Ilja Ehrenburg, Anna Segers, Bertolt Brecht. Steffen Händel hebt unter anderem die Bücher von Maxim Gorki und Leo Tolstoi hervor. Gorki und Tolstoi, die waren ja etabliert, die wurden ja in Deutschland schon jahrzehntelang verlegt. Da ist der eigene Blick von denen drauf, dass die sehr hell waren und sagen, das waren doch Sozialkritiker, auch in Russland. Warum sind denn dann nur die nicht sozialkritischen Sachen erschienen, also die weniger sozialkritischen? Und dann haben die, zum Beispiel Gorki, der lebt ja noch, der war mit sehr einverstanden, hat sofort die Lizenz vergeben. An Malik und haben eine Gesamtausgabe rausgegeben von beiden, und zwar mit den wichtigen sozialkritischen Büchern, Die Mutter und so weiter. Das war kaum, also so eine Sachen waren kaum erschienen in Deutschland. Dadurch hatte man ein Standing quasi mit etablierten Autoren, die entdeckt man nochmal neu. Das war so ein, auch ein Verkaufsargument, die wollten ja irgendwie Geld an Geld kommen, um halt die Autoren zu finanzieren, die nur eine kleine Käuferschicht hat und vor allem eine Käuferschicht, die kein Geld haben. Also man muss die Preise billig halten, aber so eine Tolstoi-Gesamtausgabe in Leder gebunden, so eine Bonzen- und Luxusausgabe, da konnte man viel Geld reinbringen, um quasi quer zu subventionieren andere Projekte. Das andere große Erfolgsrezept, Moment, alles in Anführungsstrichen, ist, dass die eigentlich fast ausschließlich Gegenwartsautoren gemacht haben. Also Tolstoi und Gorki, das ist auch dahingehend eine Ausnahme. Eigentlich haben die alle noch gelebt und die waren voll politisch unterwegs. Also sei es jetzt, dass die selbst in der Münchner Räterepublik noch zu tun hatten, dass die neuen Russen, also die Revolution war ja ein, zwei Jahre her, die haben halt, es war der Verlag, der die meisten Gegenwartsautoren aus dem neuen Russland, also jetzt nicht die geflüchtet sind und nicht die Weißgardisten und so übersetzt hat, sondern die Russen, also die Sowjets. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann natürlich, daran denken heute die Buchliebhaber am meisten, ist die Gestaltung von John Hartfield. Also die Ausstattung der Bände ist sehr nett und vor allem die Buchcover sind in der Grafik ein Meilenstein der Buchkunst und der Plakatkunst, also so ein Segment. Und das wird in der Regel ausgestellt, wenn man in Malik-Ausstellungen geht, wenn es noch welche gibt. Herzfelde, Gross und Hartfield und mit ihnen der Malik-Verlag mussten 1933 vor den Nazis fliehen. Erst im tschechischen und dann im amerikanischen Exil setzte Wieland Herzfelde seine verlegerischen Bemühungen fort, die nun dem Antifaschismus verschrieben waren. Dazu gehört etwa die Gründung des Aurora-Verlags, der antifaschistische Exilautoren versammeln sollte. Auch auf die damit verbundenen Geschichten wird Steffen Händel in seinem Vortrag am Donnerstag eingehen. Wir lassen ihn hier vorerst abschließend mit einer Empfehlung zu Wort kommen. Im Jahr 1920 veröffentlichte Wieland Herzfelde eine Sammlung von Träumen unter dem Titel Tragikgrotesken der Nacht. Er hat ein Traumbuch geschrieben, was ziemlich witzig ist, weil das auch einen Traum enthält, der heißt Die Sowjetwolke, und dann träumt er davon, wie eine große Wolke über Europa zieht, alle rennen schreiend weg und das ist das Sowjetrussland, was sich breit macht und er wird dann mit einem Wolkenrüssel hochgezogen und dann befindet er sich auf einer Wolke und ist dann total glücklich und dann wacht er leider auf. Wer mehr erfahren möchte, am Donnerstag, den 28. Mai, spricht Steffen Händel ab 20 Uhr über die proletarische Revolution, das Buch und den Malik Verlag. Der Vortrag findet statt in der ACC-Galerie Weimar und wird als Online-Veranstaltung übertragen. Den Link zur Online-Konferenz findet ihr auf spektakel.blogsport.de. Donnerstag wird Radio Blau 25 Jahre alt, am 28.05. genau. Und genau im Jahr 1995, an diesem Datum, war Radio Blau zum ersten Mal zu hören. Die ersten Sendungen kamen da, das war ein Sonntag, denn Radio Blau lief damals nur sonntags, jeweils 4 Stunden lang. Und aus diesem Anlass hören wir jetzt mal verstreut in den nächsten Tagen immer so ein paar alte Sendungen und Sendungsausschnitte. Und jetzt hören wir ein Gespräch oder ein Bericht über einen Vortrag mit Kurt Goldstein, einem Journalisten und Rundfunkintendanten und auch antifaschistischen Aktivisten, der 1914 in der Nähe von Dortmund geboren ist und dann 2007 gestorben ist. Und kurz vor seinem Tod war er nochmal in Leipzig und hat da berichtet von seinem Leben. Und Jule Nagel hat ihn damals mit ihm gesprochen und den Vortrag mitgeschnitten. Ich begrüße euch zu einer Sondersendung des linksdrehenden Radios. In einer unserer letzten Sendungen habe ich auf eine Veranstaltung hingewiesen, die am 16. Dezember in Leipzig im Politik- und Kulturprojekt Gießerstraße 16 stattgefunden hat. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, war diese Veranstaltung betitelt. Die in Leipzig neu gegründete Ortsgruppe der Roten Hilfe hatte sich den jüdischen Kommunisten Kurt Goldstein eingeladen. Rund 100 Besucherinnen kamen am 16.12. in die Gießerstraße 16, um den 92-jährigen Ehrenvorsitzenden des Internationalen Auschwitz-Komitees zuzuhören. Ich möchte an dieser Stelle Sequenzen, also große Sequenzen seiner Erzählung, einer noch größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Handelt es sich dabei einerseits um ein wertvolles zeitgeschichtliches Dokument, ist andererseits Kurt Goldsteins Zugang zu seiner unglaublichen Lebensgeschichte faszinierend und geht unter die Haut. Führte sie doch unter anderem nach Palästina, nach Spanien, nämlich im Zuge des Kampfes gegen das faschistische Franco-Regime, führte sie auch nach Auschwitz und nach Buchenwald. Zwischen Kurt Goldstein und der Roten Hilfe, nämlich den Veranstaltern der Diskussion, gibt es natürlich einen Zusammenhang. Als politischer Aktivist in der KPD, wie auch in der Roten Hilfe organisiert, fühlt er sich noch heute verbunden mit ihr. Solidarität, richtig Solidarität üben, hat man nur bei den Kommunisten gelernt. Das hat man bei den ich habe das bei den Sozialdemokraten, ich war ja auch ein halbes Jahr in der SAJ, da habe ich das nicht gelernt. Das habe ich im kommunistischen Jugendverband und dann, als mir 1930 dann die Genossen gesagt haben, wer in der Partei ist, der muss auch in der Roten Hilfe sein. Das ist die Organisation, die für Solidarität sorgt. Doch kommen wir nun zum Veranstaltungsmitschnitt. Kurt Goldstein beginnt seinen Rückblick in der Kindheit, in den 20er Jahren, mit der Schilderung seiner Erlebnisse mit antisemitischen Vorurteilen und kommt im Anschluss zum Beginn seines politischen Engagements, was ihn von den Sozialdemokraten zur KPD, also zur Kommunistischen Partei, führt. Doch hört nun selber. Hilfe in meiner Heimatstadt Hamm-Westfalen in die Rote Hilfe aufgenommen worden. Das ist also 75 Jahre her und das war nicht ganz 3 Jahre, bevor die Nazis in Deutschland an die Macht geschoben worden sind. Hier meine Nachbarin zu Rechten hat ja schon gesagt, dass ich seit 1928 Kommunist bin. Ich stamme eigentlich aus so einer gut bürgerlichen Familie. Und als ich 10 Jahre war, kam ich auf die sogenannte höhere Schule, machte dort die Aufnahmeprüfung und dann kam ein Studienrat in die Klasse und trug uns ins Klassenbuch ein. Und als ich dann dran war, Goldstein Julius, 3.11.14 geboren, und als der das ins Buch gekraxelt hatte, fragt der Mensch mich, hast du noch einen Bruder hier auf der Schule? Und den hatte ich. Der war eine ganze Reihe Jahre älter als ich, der war schon Abiturient zu der Zeit. Und dann sagte ich ganz stolz, ja, mein Bruder, ja, Herr Lehrer, mein Bruder Günther auf der Oberprima. Dann sagte der Kerl schon zu mir, das heißt, der Studienrat setzen. Dann habe ich mich hingesetzt und es vergingen keine 2-3 Minuten. Da kommt er auf einmal wie ein gestochen Kalf hinter seinem Pult her, auf mich zugelaufen, Fäuste vor der Brust. Goldstein, Schuft, Schubiak, Bunke, Düstra, Filou, raus. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was da war. Ich war noch nicht ganz 10 Jahre. Da bin ich vor dessen Fäusten aus der Klasse rausgegangen, habe dann vor der Klassentür gestanden. So stand ich also weinend vor der Klassentür. Bis es geklingelt hat, kommt mein Bruder und sagt, was weinst denn, du Kleiner? Gib mir sein Taschentuch. Und da erzähle ich ihm, was da passiert ist. Ich hatte wirklich nichts gemacht. Sagt mein Bruder mir, mach dir nichts draus, das ist einer, der mag uns Juden nicht, das ist ein Antisemit, bei dem fliehst du jede Stunde aus der Klasse raus. Und so ging das dann auch, dieses Erlebnis, das erste Mal, dass ich so aggressiven Antisemitismus erlebte, hat bei mir dazu geführt, dass ich in eine jüdische Pfadfinderorganisation eingetreten bin. In der war ich dann. Und 1928 hatten wir Bundestag, Ostern 28. Habe ich dann nach einem Völkerballspiel mit 2 Studenten ins Gespräch gekommen und die haben mir gesagt, das ist ja alles ganz schön, was wir hier bei den Pfadfindern machen, aber so das Richtige ist das nicht. Guck dir mal die Welt an, Millionen Arbeitslose und Arbeiterkinder, wenn die aus der Schule kommen, finden sie keine Lehrstelle und gehen zum Arbeitsamt stempeln und wir können noch auf Kosten unserer Eltern unser Studium zu Ende machen, dann gehen wir auch zum Arbeitsamt stempeln. Also das muss man grundlegend ändern. Man muss den Kapitalismus abschaffen, muss Sozialismus machen in Deutschland. Mit der Idee bin ich von diesem Bundestag nach Ostern 1928 nach Haus gefahren und habe mich zu Hause umgeguckt, was gibt es denn für sozialistische Jugendorganisationen. Da gab es die Sozialistische Arbeiterjugend, das war die Jugendorganisation der SPD, und den Kommunistischen Jugendverband, das war die Jugendorganisation der KPD. Und da habe ich mich so ein bisschen umgehört und dann erfahren, also, dass die Kommunisten mit der großen Revolution in den Sozialismus wollten und die Sozialdemokraten wollten so etwas gemütlich, so gewissermaßen so rein schlummern in den Sozialismus. Also so für Revolution gleich war mir noch nicht so das Richtige. Und ich ging also in die Sozialistische Arbeiterjugend. Und dann kam 1928, kamen Reichstagswahlen in Deutschland. Und bei diesen Reichstagswahlen ging es um eine große Frage, um den Bau von Panzerkreuzer A und B. Die sollten 500 Millionen kosten. Das war damals aber 500 Millionen, mindestens so viel wie jetzt 10 Milliarden. Die SPD und die KPD, die waren gegen den Bau von Panzerkreuzer A und B, weil im Grunde genommen ging es darum, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg doch verloren hatte, 1918, und seine Kolonien und im Osten Gebiete verloren hat und im Westen Gebiete verloren hat. Es ging darum, der deutschen Bourgeoisie die Gebiete wieder zu erobern und Deutschland wieder zu bewaffnen. Und das sollte mit Panzerkreuzer A und B anfangen. Ich habe dort damals 1928 im Sommer Wahlkampf mit für die SPD gemacht. Und dann wurde auch meine Partei, die SPD, wurde stärkste Partei. Und ihr Vorsitzender, der hieß nicht Schröder, der hieß Müller-Franken. Der Müller-Franken, der wurde Reichskanzler. Und am 10. August schlage ich die Zeitung auf, am 11. August schlage ich die Zeitung auf, da steht oben dick drauf: Regierung beschließt Bau von Panzerkreuzer A und B. Das konnte doch nicht sein. Das war doch, wir hatten doch Wahlkampf geführt, die SPD, gegen den Bau von Panzerkreuzer A und B. Da kann doch nicht die Regierung mit der Mehrheit sozialdemokratischer Minister beschließen, Panzerkreuzer A und B zu bauen. Also ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war ja noch, war ja erst 14 Jahre alt gerade. Verstand die Welt nicht mehr. Ich lief ganz unzufrieden mit mir selbst und mit meiner Jugend, mit meiner SAJ und mit meiner SPD rum. Und da höre ich von weitem einen Tag, gehe ich so im Mitte August, gehe ich spazieren und höre von weitem Schalmeienmusik. Da kommt eine Demonstration, die tragen ein großes Transparent gegen Panzerkreuzer für Kinderspeisung. Und das war das, was ich eigentlich für richtig fand. Aber das war die KPD. Also fange ich an, in meinem Kopf rumzuwälzen. Goldstein, gehst du mal zu den Kommunisten. Dann bin ich neben denen hergegangen, auf dem Bürgersteig bis zum Markt. Und auf dem Markt haben sie da einen Tisch hingestellt, da ist einer draufgesprungen und hat eine Rede geredet. Und alles, was der Mensch gesagt hat, war mir wie aus dem Herzen gesprochen. Also jetzt entschloss ich mich, ja, ich gehe mal zu den Kommunisten hin und frage die, ob, wenn sie dann an die Macht kommen, ob sie dann auch das so machen, wie der das da in seiner Rede gesagt hat, oder ob es mir so geht wie bei der SPD, dass die Hot sagen und Hü machen. Also bin ich eines Tages dann also ins KPD-Büro gegangen, war eine junge Frau, und ich sage, guten Tag, ich möchte jemand von der Leitung sprechen. Sagt die, was willst du denn, Genosse? Sag ich, ich bin kein Genosse, aber ich möchte jemand von der Leitung sprechen. Ja, was willst du denn von dem Genossen von der Leitung, Genosse? Ich sag, ich bin kein Genosse, ich will aber jemand von der Leitung sprechen. Wie heißt du denn, Genosse? Ich bin kein Genosse, ich möchte jemand von der Leitung sprechen, ich heiße Goldstein. Goldstein, von dem großen Laden am Markt. Ich sag, ja, das ist das Geschäft meiner Mutter. Schwupp war sie weg, und so schnell wie sie weg war, war sie auch wieder da und sagt, komm, Genosse, da habe ich zum letzten Mal gesagt, ich bin kein Genosse. Da war ich es wirklich noch nicht. Dann führt sie mich in ein Zimmer rein, und wer sitzt in dem Zimmer hinter dem Schreibtisch? Der Mann, der da auf dem Markt gesprochen hat, der hieß Max Reimann. Der Max Reimann ist nach 1945 der Vorsitzende der KPD in der Bundesrepublik gewesen, also in den sogenannten alten Bundesländern. Also der Max hat sich dort 2 Stunden mit mir unterhalten und hat mich davon überzeugt, dass ich richtig wäre, wenn ich in den kommunistischen Jugendverband eintrete. Das habe ich an diesem Tag gemacht. Und von dem Tag an bin ich eigentlich mit dem Max sehr eng befreundet gewesen, bis, eigentlich kann ich ruhig sagen, bis zu seinem Tod. 1930 ruft mich der Max eines Tages und sagt: Schwatter, jetzt habe ich ja die Haare, die ich noch habe, sind ja weiß, ja. Aber damals so hatte ich lange, schwarze, so etwas krauses Haar. Sagt der Max zu mir: Du Schwatter, du musst den Jugendverband übernehmen. Kurt Gruber, das war der Genosse, der vor mir der Leiter des kommunistischen Jugendverbandes bei uns im westlichen Westfalen war, der geht nach Essen in die Bezirksleitung. Da sage ich: Max, du meinst denn, dass ich das schon kann? Sagt der Max: Du machst das schon. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war das so, der Leiter des kommunistischen Jugendverbandes, der war Mitglied des Sekretariats der Partei, und sagt der Max zu mir: Aber Schwatter, du musst auch in die Partei eintreten. Willst du das? Sag ich: Ja, wenn das geht. Und das ging. Und dann bin ich 1930 im September in die Partei eingetreten. Und dann kommt Anfang Oktober ein Genosse aus der Ortsgruppe der KPD in Hamm zu mir und sagt: Du Kurt, wer in der Partei ist, der muss auch in der Roten Hilfe sein. Das gehört sich in so, das ist Solidarität mit den Genossen, die verurteilt werden. Und du weißt doch, dass diese bourgeoise Justiz verurteilt unsere Genossen gerne. Und da habe ich gesagt: Gut, dann trete ich in die Rote Hilfe ein. Und darum kann ich heute Abend mit Stolz sagen: Ich bin seit Oktober 1930 Mitglied der Roten Hilfe gewesen. Da haben wir ihn also, den Schulterschluss und den Zusammenhang, den ich schon am Anfang erwähnt habe, zwischen dem kommunistischen Kampf und der Roten Hilfe. Diese Solidarität, diese Antirepressionsorganisation kann, wie Kurt Goldstein, auf eine beachtliche Geschichte verweisen. 1921 als quasi struktureller Bestandteil der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, gegründet, war sie Reaktion auf die ansteigende Repression gegen Arbeiter, gegen Kommunisten, konkret nach gezielten Massenverhaftungen nach einem kommunistischen Aufstandsversuch im Jahr 1921, nämlich der kommunistischen Märzaktion im mitteldeutschen Industrierevier. Im Laufe von 3 Jahren entwickelte sich die Rote Hilfe zum eigenständigen Wohlfahrtsverband, unabhängig vom Zentralkomitee der KPD, gab sich ein eigenes Statut und bildete einen eigenen Apparat. Eine hierarchische, interne Organisationsstruktur nahm sie von der Kommunistischen Partei allerdings mit. Zur Vervollständigung muss auch gesagt werden, dass die Rote Hilfe unabhängig werden musste, da sie als strukturelles Anhängsel der KPD vom Verbot bedroht war. Doch das sei nur am Rande erwähnt. Und nun weiter zur Lebensgeschichte von Kurt Goldstein. Die Nazis treten auf den Plan. Dann kommt das Jahr 1933. Am 30. Januar kamen die Nazis an die Macht. In den ersten Februartagen gehe ich in eine Gastwirtschaft, wo der Sohn ein Freund von mir war, und komme da rein, und die ältere Schwester steht hinter der Theke. Dann sage ich: Ist der Herbert da? Sagt sie: Nee, du, der ist gerade weggegangen, aber der kommt gleich wieder, kannst du hier auf ihn warten? Sag ich: Gut, schenk mir ein Glas Bier ein. Schenkt mir die ein Glas Bier ein, ich stehe an dem Tresen, und so nach 5 oder 10 Minuten kommt da ein SA-Mann rein, den ich kannte, der kannte mich auch. Wir hatten schon was miteinander zu tun gehabt, 1932, Silvester. Da ist der und noch 2 Nazis uns begegnet, meinem Bruder, meinem Vetter und noch einem Freund. Und da haben die blöde antisemitische Bemerkung gemacht, dann haben sie von uns was aufs Maul gekriegt. Und jetzt, es kommt noch schöner. Jetzt stehen wir wieder an der Theke, ich habe mein Glas Bier vor mir stehen, und da sagt der Kerl zu der Wirtstochter: Hilde, werden bei dir auch Säue getränkt? Das erste Mal habe ich das nicht hören wollen. Hat er gedacht, ich will das nicht hören, er muss das nochmal ganz laut und deutlich sagen. Und sagt dann: Hilde, werden bei dir auch Säue getränkt? Auf dem Tresen stand ein Aschbecher. Wisst ihr, das sind solche kristallene Aschbecher gewesen, die waren so groß ungefähr wie so ein Diskus. den habe ich mir angeguckt, den Aschbecher, und habe gedacht, Leuten, die frech sind, die muss man aufs Maul hauen. Habe den Aschbecher genommen und habe richtig ausgeholt und habe ihm den aufs freche Maul gehauen. Da ist der umgefallen und lag auf der Erde. Und da sagt die Wirtstochter zu mir, Jülle, ich will hier keine Schlägerei, gehst am besten jetzt. Und da bin ich auch gegangen. Und nachmittags ist ein Genosse zu mir gekommen und hat gesagt, du Schwatter, wir haben gehört, die SA will dich heute Abend holen. Da bin ich also in mein illegales Quartier gegangen und da bin ich bis Anfang April gewesen. Und das ist also in meinem dort in Scharnhorst bei Dortmund, wo ich geboren bin. Da war ich da in einer Bergarbeiterfamilie. Und wir saßen also so um kurz nach fünf am Frühstückstisch und sitzen da und da klopft es an die Küchentür. Stehe auf und gehe an die Küchentür, schieb den Riegel zurück. Da stehen zwei, wie sagt man, Bullen, ja? Und die fragen, wer sind Sie? Und dann sage ich ihnen, wer ich bin. Dann packen die in die Tasche und holen Haftbefehl raus, verhaftet. Ja, dann sind wir in die Küche gegangen und dann sagen die, haben Sie Gepäck? Ich sage, ja, ich habe meinen Koffer, der ist schon gepackt, ich wäre sowieso heute nach Haus gefahren. Koffer her, dann haben die den durchgewühlt und dann haben sie gesagt, packen Sie Ihren Koffer wieder ein und Sie kommen mit. Und während ich den Koffer wieder eingepackt habe, habe ich mir gesagt, Goldstein, wie kommst du hier weg? Ich hatte doch keine Lust, mich von denen abführen zu lassen. Nun war das so, wenn man da zu der Küchentür rausging, wo die reingekommen waren, dann musste man durch die ganze Siedlung und im großen Bogen, bis man auf die Hauptstraße kam und dann zur Polizeiwache. Und darum wusste ich, wenn man hinten rausging und dann quer durch die Gärten bis zum Bahndamm ging, dann hatte man nur noch ein Stückchen bis zur Polizeiwache, der Weg war also viel kürzer. Ich redete also auf diese beiden Bullen ein, dass wir nicht vorne rum rausgehen, sondern dass wir bitte hinten rum rausgehen, damit wir ganz schnell zur Wache kommen. Dann wird sich rausstellen, das ist ein Irrtum mit mir, das ist sicher jemand anders mit dem Namen Goldstein, der da verhaftet werden soll. Und dann kriege ich meinen Morgenzug nach Hause noch. Und da ließen sie sich darauf ein. Und meine Überlegung war, wenn wir von der Küche hinten rum raus wollen, dann müssen wir von der Küche durch die Tür ins Wohnzimmer gehen. Vom Wohnzimmer geht eine Tür auf den Flur und vom Flur geht dann zur Haustür. Und ich wollte als wohlerzogener Junge die beiden Polizeibeamten vorgehen lassen und dann dem, der hinten ging, mit meinem Koffer und einem richtigen Tritt, dem die in die Schienbeine setzen, dass der hinten auf den vorderen stolpert und dann vorne durch die Küchentür abhauen. Als wir also aus der Küche dann ins Wohnzimmer gehen, da habe ich dann den gut erzogener Junge, den vorgehen lassen, den Beamten. Aber als der Zweite auf meiner Höhe war, legte er so die Hand auf meine Rücken und schob mich vor. Habe ich ganz schnell gedacht, pass mal auf, genau das ist es. An der nächsten Tür, wenn wir vom Wohnzimmer auf den Flur gehen, dann warte ich nicht, bis du die Hand auf meinen Rücken legst, sondern wenn du ungefähr auf meiner Höhe bist, gehe ich einen Schritt zurück und setz dir meinen Koffer in die Kniekehlen und dann bin ich weg. Und das habe ich auch gemacht. Und so bin ich an diesem 33, an diesem Aprilmorgen, bin ich in Scharnhorst weggekommen. Und da hat meine Reise, 12 Jahre hat die gedauert, von Deutschland nach Deutschland begonnen. Um es kurz zu machen, ich bin dann erst in Luxemburg gewesen, dann bin ich in Frankreich gewesen. 1935 im Juni bin ich von Frankreich, ich kriegte in Frankreich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, bin ich mit meiner Freundin nach Palästina gegangen, nie mit der Absicht, da zu bleiben. So ist das Jahr 35 und dann kommt der Juli 1936, da hat in Spanien der Franco mit einer Handvoll Generale gegen die Volksfrontregierung geputscht. Als das in Spanien losgegangen ist, da war für mich klar, Goldstein, jetzt hast du deinen Platz nicht mehr hier in Palästina, sondern jetzt hast du nach Spanien zu gehen. Als die KPD und die Komintern aufgerufen haben, nach Spanien zu gehen und dem spanischen Volk in seinem Kampf gegen Faschismus zu helfen. Dein Platz ist jetzt in Spanien. Ich bin also mit dem Schiff nach Frankreich gefahren, bin nach Spanien gegangen. Wir kamen alle erst nach Albacete, das war der Ausbildungspunkt für die Kameraden der internationalen Brigaden, die aus 42 Ländern dort alle nach Spanien kamen. Etwas mehr als 40.000

Und so haben sie bei uns im Lager Vernet zum Beispiel 4 deutsche Interbrigadisten, einen Genossen, der kein Interbrigadist war, einen polnischen Kameraden und einen litauischen Kameraden verhaftet, nach Paris gebracht. Und von Paris sind wir dann im Transport nach Auschwitz gekommen. Der Transport von Paris nach Auschwitz, das ging in Lastwagen. Da stand hinten an der Wand für 8 Pferde oder 12 Personen. In so einen Lastwagen wurden 100 Weiblein und Männer, Frauen mit Kindern auf dem Arm, mit Babys, schwangere Frauen, Alte, die wurden dort mit ihrem Gepäck reingedrängt. Da konnte man nur Körper an Körper stehen, da gab es kein Sitzen oder Liegen. Und in diesem Güterwagen sind wir 2,5 Tage nach Auschwitz gerollt, dort angekommen. Wir wussten noch nicht, wo wir waren. Dort wurden die Waggons aufgerissen und da liefen schon Kapus mit ihren Schlaginstrumenten, Nilpferdpeitschen und solchem Zeug rum und schrien: Rauskommen aus den Waggons, Gepäck niederlegen, das wird nachgebracht, in 5er Reihen antreten und wer nicht spurt, wird sofort vergast. Da habe ich das erste Mal das Wort vergast gehört, wusste aber nicht, was das zu sagen hat. Also da mussten wir antreten und dann gingen wir an einen, da auf seinem Podest stand ein SS-Offizier, da gingen wir vorbei und der zeigte bei Frauen, bei älteren Leuten nach rechts und die anderen nach links. Von uns 5 deutschen Kameraden war einer, der war genauso jung, genauso kräftig wie wir, aber der hatte schon eine Glatze. Der hieß Gustav Hartog, der Genosse. Der ist an dem Tag schon auf die falsche Seite gekommen und ist an dem Tag vergast worden. Wir anderen, die auf die linke Seite kamen, wir mussten dann uns nackt ausziehen. Dann wurde man von oben bis unten rasiert, wo überall auch nur Haare sein konnten, da wurde radikal weggemacht. Dann wurde gesagt, wer Schmuck hat, muss den abgeben. Dann guckten sie überall, wo ein Loch war, da guckten sie einem rein, ob da irgendwas an Schmuck, Ringe oder was versteckt war. Und dann kriegten wir unsere Häftlingsnummer in den Arm tätowiert. Und dann war man kein Mensch mehr, dann war man nur noch diese Nummer. Für mich ging das so weiter. Wir kamen dann in Birkenau ins Lager. Und am zweiten Tag stehe ich in der Nähe von der Baracke und da kommt einer in dieser Uniform, die Lageraristokratie hatten, auf mich zu. Also wir hatten diese schmalen Drillig-Anzüge, blau, grau, ja. Und diese Lageraristokratie, die hatten den auch so drillig, aber breit gestreift und die hatten so große Kapo-Mützen auf. Und da kommt so einer in so einer Uniform auf mich zu. Ich sehe, der kommt auf mich zu. Ich denke, ich will mich doch nicht vergasen lassen. Gehe in die Baracke. Der kommt hinter mir her und sagt dann, Julio, erkennst du mich nicht? Und dann guckte ich den an. Da war das ein Kamerad von uns, ein Interbrigadist aus Wattenscheid, Karl Sutter aus Wattenscheid. Da hatte es bei uns im Lager 1940, 41 so eine Orientierung gegeben, wer von unseren deutschen Kameraden in Deutschland keinen Prozess gehabt hat und eine große Strafe dort hatte, sollte nach Deutschland zurückgehen mit der Perspektive, dort antifaschistische Arbeit zu machen. Und der Karl Sutter, der war ein Jugendgenosse, der hatte überhaupt keinen Prozess, nichts gehabt. Aber was ist, er ist nach Deutschland zurückgegangen und als Häftling in Auschwitz gelandet, weil er von Beruf Elektriker war, ist er in Auschwitz, also in Birkenau, Lagerelektriker gewesen und durch Zufall hat er mich gesehen und kommt also zu mir und sagt dort in der Baracke zu mir, Julio, du musst machen, dass du hier rauskommst. Sag ich zu ihm, kannst du mir sagen, wie ich hier rauskommen soll? Sagt er, ja. Morgen früh beim Appell wird aufgerufen, Grubenkommando Jawischowitz. Was sich da erwartet, weiß ich nicht. Aber du bist erstmal hier von den Gaskammern weg. Sag ich ihm, Karl, ich bin nicht allein, hier sind noch ein paar deutsche Genossen von uns und ein polnischer und ein litauischer Genosse. Sagt er, sag denen, genau wie ich dir gesagt habe, geht zu, wenn dort aufgerufen wird, Grubenkommando Jawischowitz, geht dorthin, stellt euch dahin und stellt euch nicht vorne und nicht hinten, nicht rechts und links, möglichst in die Mitte, weil da gehen bestimmt mehr als die 250, die dafür vorgesehen sind, hin. Dann haut die SS dort hinten oder vorne das weg, was zu viel ist.

1928 in den Kommunistischen Jugendverband eingetreten bin, bin ich auch aus der Kirche ausgetreten. Ich habe also mit der jüdischen Religion, mit den jüdischen Gemeinden nichts am Hut, bin dort auch nicht organisiert, ich gehöre nicht zu denen. Aber ich habe immer gesagt, und ich sage das heute immer, wer mich fragt, ich bin Deutscher, Jude und Kommunist. Und das bleibe ich auch, solange ich auf diesem Erdball rumtanzen kann und solange ich es kann, tue ich meine Pflicht. Und das, was ich heute Abend hier mache, ist auch meine Pflicht. Sind wir dort in Buchenwald angekommen, da wurden wir registriert. Da kamen wir oben in einen Raum. Da am Eingang zu dem Raum stand ein SS-Mann und am Tisch saßen so 15 Mann, die uns registrierten. Und immer wenn einer fertig war, das sah der, dann schubte er den nächsten von uns rein und an der Ausgangstür stand auch ein SS-Mann. Also ich komme da rein und komme an den Tisch, wo ein Platz frei war. Der mich da aufschrieb, dem habe ich gesagt, jetzt, da habe ich mir gesagt, Goldstein, jetzt warst du 30 Monate in diesem Verdammten, in dieser Hölle da. Es ist kein Tag vergangen, wo dort nicht ein Häftling von einem dieser Banditen erschlagen wurde. Das erlebte man dort jeden Tag, das gehörte dazu. Und da habe ich mir gesagt, als wir dort zum Registrieren kamen, Goldstein, jetzt bist du 30 Monate dort, konntest jeden Tag, weil du jüdischer Herkunft bist, umgebracht werden. Jetzt bist du Franzose. Ich habe 1934 bei Bauern in Frankreich gearbeitet und da habe ich den Namen und die Adresse von einem Bauern, bei dem ich in Aviron in Südfrankreich gearbeitet habe, angegeben. Und als ich fertig bin mit meinem Angeben, Name, geboren was, und mich umdrehe, weggehen, sagt der mich da registriert hat, j'ai compris Julio. Das heißt, das ist Französisch, heißt, ich habe begriffen, Julio hieß ich in Spanien. 1966. Zum 30. Jahrestag der Bildung der Interbrigaden machen wir in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, ein großes internationales Treffen von Interbrigadisten aus aller Herren Länder. Ich komme mit meiner lieben Frau, abends will ich zu meinen Amerikanern, komme dort in Johannishof, da gibt es so einen Raum. Da sitzen an einem Tisch vier Italiener, italienische Interbrigadisten. Und dann sagt einer von den vier, j'ai compris Julio. Ich gucke den an. Sagt er, wann hast du das letzte Mal gehört? Sag ich, im Buchenwald, als wir dort angekommen sind im Januar 1945, da hat mich einer registriert und der hat das gesagt. Nun sind wir auch schon am Ende. Ihr hörtet einen gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung am 16.12. in Leipzig. Den könnt ihr auch ungekürzt bekommen und Videoaufnahmen sind in nächster Zeit auch zu bekommen. Entweder über leipzig@rotehilfe.de oder übers linksdrehende Radio www.linksnet.de/radio. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Kurt Goldstein auch heute aktiv gegen Rechte, gegen faschistische Denk- und Handlungsweisen vorgeht und auch den Staat und seinen Umgang mit diesen laut kritisiert. Gerade als Ehrenvorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees ist er quasi mit Haut und Haar engagiert, für einen bewussten und kritischen Umgang mit der deutschen Geschichte. Er hat sich zum Beispiel in diesem Jahr zu Wort gemeldet, als der Deutsche Bundesgerichtshof die Nazi-Parole Ruhm und Ehre der Waffen-SS als nicht strafbar erklärt hat, weil sie nationalsozialistischen Grußformeln nicht zum Verwechseln ähnlich wäre. Und auch mit den Potsdamer Antifaschistinnen, die mit dem Vorwurf des Mordversuches konfrontiert sind, da sie sich angeblich gegen Nazis zur Wehr gesetzt hätten und für die das an die Diskussionsveranstaltung anschließende Konzert am 16. Dezember in der Gießerstraße stattfand, erklärt sich Kurt Goldstein solidarisch. Dazu noch eine letzte Sequenz, noch ein Wort zur Musik, die ich hier eingeflochten habe. Und zwar waren das alles, oder ihr hört auch noch einen Titel der doch Kult-Punkband Slime. Ich danke euch für den Beifall. Und wenn ein paar von euch sich jetzt der Roten Hilfe anschließen und dafür sorgen, dass mit denen, die diese reaktionäre Justiz, die wir in diesem Land jetzt haben, die also für die Neonazis immer bestenfalls Strafen auf Bewährung haben, und wenn sich mal junge Antifas gegen dieses Nazi-Gesindel wehren, dann machen sie ihnen sofort solche Anklagen, wie sie mit der unserer Kameradin aus Potsdam, die hier ist und die euch vielleicht jetzt noch erzählen kann, aus ihrer eigenen Erfahrung, was für ein reaktionäres Gesindel in dieser Justiz drin ist, sage ich euch also, Rote Hilfe ist die Organisation, die dafür da ist, Solidarität mit antifaschistischen Kämpfern zu organisieren. Ja, das war es auch schon wieder in dieser Mittagspause hier im Programm von Radio Plau. Als nächstes hört ihr hier das Mittagsmagazin von Radio Korax.